Die Briten sind knapp 3 Monate nach dem Referendum über den EU-Austritt optimistisch. Fast 2 Drittel, so eine aktuelle Umfrage im Auftrag der BBC, blicken optimistisch in die Zukunft, trotz des bevorstehenden Brexits oder auch genau deswegen. Ich tue nicht so, als werde das alles glatt ablaufen, kündigt Premierministerin Theresa May den Briten an. Wir müssen uns auf einige schwierige Zeiten vorbereiten. Aber ich bin optimistisch. Auch von Unternehmen höre ich diesen Optimismus über unsere Zukunft. Ein unabhängiges Großbritannien wird seinen eigenen Weg in der Welt gehen. Die schwierigen Zeiten könnten noch kommen. Vieles, wenn nicht alles, hängt von der Frage ab, welchen Brexit wird es denn geben? Was werden die Konditionen sein? Theresa May äußert sich vage zwischen den beiden Wunschzielen. Deutlich weniger EU-Einwanderer, aber gleichzeitig voller Zugang zum EU-Binnenmarkt. The British people were very clear about, which is that they don't want free movement to continue in the way that it has done in the past. Die Briten wollen eindeutig ein Ende der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit. Sie fordern Kontrollen, wer aus der EU zu uns kommt. Aber die Menschen wollen auch die wirtschaftlichen Chancen. Sie wollen einen guten Vertrag für Handel und Dienstleistungen. Das ist auch wichtig. Is also obviously important for us. Theresa May wählt ihre Worte sehr sorgfältig. Sie spricht von Kontrollen bei der EU-Einwanderung. Also nicht von voller Kontrolle. Den Antrag auf EU-Austritt nach Artikel 50 werde man nicht vor Ende 2016 stellen, sagt sie immer wieder. Das lässt vieles offen. Brexit heißt Brexit, erklärt auch ihr Brexit-Minister David Davis ständig und wird im Unterhaus ausgelacht mit seiner Definition: Brexit heißt, wir treten aus. People want to know what Brexit will mean. Simply, it means leaving the European Union. Die britische Regierung sucht noch einen Plan für den EU-Ausstieg und spielt deswegen auf Zeit. Die Aufgabe ist viel komplexer, als das viele Brexit-Anhänger wahrhaben wollen, warnt zum Beispiel der frühere Staatssekretär im Außenministerium Simon Fraser. I think the process is going to take many years, both to negotiate and then ratify and implement. Der Prozess wird viele Jahre dauern, von den Verhandlungen über das Ratifizieren in den EU-Mitgliedstaaten bis zur Umsetzung. Das ist ein langer Weg, der wahrscheinlich ein ganzes Jahrzehnt dauern wird. Einer auf der Insel kann dem Streit um Zeitpunkt und Ziele der Brexit-Verhandlungen entspannt zuschauen. David Cameron hat jetzt seinen Abschied auch als Unterhausabgeordneter angekündigt. Er, der das Referendum in die Welt gesetzt hat, will nicht ständig unter Beobachtung stehen, sagt er, ob er in allem Theresa May zustimmt oder nicht.